einen Seemann nicht erschüttern. Finanz, Rosmarin, wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarie. Ahoi! Wir von Macht und Ehre sind ultra recht. Wir verehren Adolf Hitler und Rudolf Hess. Wir halten zusammen auf Teufelkomm aus. Unsere Parole lautet Ausländer aus. So bricht das Kind der Krise bei uns ein. Für unser Vaterland, denn bei uns bist du nicht allein. Schrecken verbreiten.